Erster, dies ist das Wort von Gott. Es kam zu Zephania. Zephania war der Sohn von Chusi. Chusi war der Sohn von Gedalia. Gedalia war der Sohn von Amaja. Amaja war der Sohn von Hiskia. Dies geschah, als Josia König von Juda war. Josia war der Sohn von Amon. Zweiter, Gott sagt, ich werde alles von der Erde entfernen. Ich werde es wegnehmen. Dritter, Gott sagt, ich werde Menschen und Tiere entfernen. Ich werde Vögel und Fische wegnehmen. Ich werde die schlechten Dinge und die bösen Menschen entfernen. Ich werde alle Menschen von der Erde vernichten. Vierter, dann werde ich gegen Juda und die Menschen in Jerusalem handeln. Ich werde den Namen von Baal von diesem Ort entfernen. Ich werde auch die Priester der Götzen entfernen. Fünfter, ich werde auch die Menschen entfernen. Sie beten auf den Dächern die Sterne an. Und die Menschen, die Gott anbeten, aber auch bei Milkom schwören. Sechster, ich werde auch die Menschen entfernen. Sie haben sich von Gott abgewendet. Sie suchen Gott nicht und fragen nicht nach ihm. Siebter, seid still vor Gott, dem Herrn. Der Tag von Gott ist nahe. Gott hat ein Opfer vorbereitet. Er hat die eingeladenen Menschen schon geweiht. Achter, am Tag von Gottes Opfer werde ich die Anführer bestrafen. Auch die Prinzen des Königs. Und alle, die fremde Kleidung tragen. Neunter, an diesem Tag werde ich alle bestrafen. Sie springen über die Schwelle. Sie füllen das Haus ihres Herrn mit Dingen. Diese Dinge haben sie durch Gewalt und Betrug bekommen. Zehnter, Gott sagt, an diesem Tag wird man Schreie hören. Man wird Schreie vom Fischtor hören. Man wird Schreie vom zweiten Stadtteil hören. Und laute Schreie von den Hügeln. Elfter, weint, ihr Bewohner vom Mörser. Denn alle Kaufleute sind vernichtet. Alle, die Geld wiegen, sind weg. Zwölfter, zu dieser Zeit werde ich Jerusalem mit Lampen durchsuchen. Ich werde die Menschen bestrafen, die faul geworden sind. Sie denken, Gott kann uns weder Gutes tun noch Böses. Dreizehnter, ihre Besitztümer werden geraubt. Ihre Häuser werden leer stehen. Wenn sie Häuser bauen, werden sie nicht darin wohnen. Wenn sie Weinberge pflanzen, werden sie keinen Wein davon trinken. Vierzehnter, der große Tag von Gott ist nahe. Er ist sehr nahe und kommt schnell. Hört! Es ist der Tag von Gott. Der starke Mann schreit bitterlich. Fünfzehnter, dieser Tag ist ein Tag des Zorns. Ein Tag der Angst und Not. Ein Tag der Leere und Zerstörung. Ein Tag der Finsternis und Dunkelheit. Ein Tag der Wolken und des dichten Nebels. Sechzehnter, es ist ein Tag mit Trompeten und lauten Hörnern. Dies geschieht gegen die starken Städte und die hohen Türme. Siebzehnter, dann werde ich die Menschen ängstigen. Sie werden wie Blinde umhergehen. Das ist, weil sie gegen Gott gesündigt haben. Ihr Blut wird wie Staub vergossen. Ihre Eingeweide werden wie Kot sein. Achtzehnter, ihr Silber und Gold kann sie am Tag von Gottes Zorn nicht retten. Das Feuer seines Zorns wird die ganze Erde verbrennen. Er wird alle Bewohner der Erde schnell vernichten.